Da steht es noch, das kleine Haus, wo meine erste Liebe wohnt. Kaum verändert in all den Jahren, nur die Fenster sind neu und isoverglast. Mit Plastiksprossen an den Scheiben und auch die Schüssel auf dem Dach. Soll ich nun reingehen oder nicht? Was haben wir uns noch zu sagen? Wie geht's denn so, könnte ich fragen, und wann sie sich verkabeln lässt. Was hab ich nur an ihr gefunden? Was hat mich bloß mit ihr verbunden? Ist lange her, ich weiß nicht mehr, wieso, warum. Ich war ja noch so jung und dumm. Da steh noch auf demselben Beet, in Reih und Glied, so wie Soldaten, auf dem Kasernenhof, die Rosen. Die Erde nackt, gehakt und sauber, dass man vor Boden essen kann. Das Mannequin-Piss aus Holzbeton hält seine rostzerfressene Röhre mit beiden Händen fest und strullt. Drei strahle ich in das Handtuch, große PVC-Folien, Feuchtbiotop. Was hab ich nur an ihr gefunden? Was hab ich bloß mit ihr verbunden? Ist lange her, ich weiß nicht mehr, wieso, warum. Ich war ja noch so jung und dumm. In ihres Vaters Partykeller, an weißen Wänden, Raubputzgewurf, Chianti-Flaschen, Wagenräder, halb altdeutsch und halb Pizzeria. Da tranken wir beide ein letztes Glas, Bommi mit Pflaume. Und sie sagte, mit dir ist Schluss, ich liebe Dieter. Dieter, das war der Untermieter. Beamtenanwärter bei der Post. Und er sah damals schon wie ein Nachname aus. Was hat sie nur an ihm gefunden? Was hat sie bloß mit ihm verbunden? Ist lange her, ich weiß nicht mehr, wieso, warum. Ich war ja noch so jung und dumm. Die Tür geht auf, sie hat mich gesehen. Und sie kommt raus, aber Dieter bleibt drin. Ich will auch gar nicht mehr wissen, welche Gabe Dieter hat, die ich nicht habe. Und sie ruft ihre Töchter. Kinder, kommt her. Nicole, wo bist du? Wo ist die Siri? Guck mal, der Mann auf der Straße. Nein, nicht der Dicke, der Dünne mit der Nase. Hat der's aber eilig. Jetzt ist er weg. Tja, das war mal Mamas erste Liebe. Was hab ich bloß an ihm gefunden? Was hat mich bloß mit ihm verbunden? Ist lange her, ich weiß nicht mehr, wieso, warum. Ich war ja noch so jung und dumm.